Hallo, ich bin Henrik Hansen und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight, not in the complete defense. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, Freunde des Wölferadios, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Ja, wie sieht's aus am Samstag in Dortmund? Bisschen leer könnte es werden, hat zumindest relativ gesehen. Die Südtribüne ist gesperrt und was das für Auswirkungen haben könnte auf das Spiel, das werde ich besprechen mit Christoph Böckamp. Er ist TV-Journalist und hat eine Dauerkarte für die Südtribüne. Was er jetzt macht und was er meint, was das für Auswirkungen haben könnte, das werde ich mit ihm besprechen. Und außerdem ist zu Gast ja ein echter Wolfsburger in der Bundesliga, nämlich Hendrik Hansen, groß geworden beim SV Reislingen, ja, und hat sein Debüt gefeiert in dieser Saison und ist ein großer Hoffnungsträger für die Zukunft der Wölfe, auch was das Thema Identifikation angeht. Und mit ihm bespreche ich auch, warum die Mannschaft nicht so richtig in Tritt kommt und ob Valeria Ismael immer schon so gut schimpfen konnte. Das war wichtig. So schnell kann es gehen, nachdem wir nach den 3 Niederlagen in Folge auf ja, Stimmungstief von der Skala von 1 bis 10 bei einer minus 7 angekommen waren. Gefühlt jedenfalls sind wir jetzt schon wieder bei einer ja, plus 5, 6, 7, so in dem Bereich. Jedenfalls so, dass es Spaß gemacht hat. Anlass ist natürlich die zweite Hälfte gegen Hoffenheim. Und ja, ich glaube nicht nur ich hab mir verwundert die Augen gerieben, was denn da im Stadion plötzlich los war. Nach einer, ich will nicht sagen indiskutablen ersten Hälfte, weil das Bemühen war schon da, möchte ich mal sagen. Hoffenheim war aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Sehr, sehr viel One-Touch-Football, sehr koordiniert im Spielaufbau, mit einem, ja, eigentlich überragenden Dembélé auf dem Platz, der die Fäden da gezogen hat und natürlich auch entsprechend das 1:0 für Hoffenheim sehr gut eingeleitet hat. Das muss man dann an dieser Stelle mal anerkennen. Auf jeden Fall habe ich eine Wolfsburger Mannschaft gesehen, die sehr, sehr, ja, regelmäßig hinterherlief, wie es ja auch in den vergangenen Wochen auch schon der Fall war, und hatte eigentlich, ja, wenig Hoffnung, dass das besser werden könnte. Und dann, Leute, ja, da müssen wir mal drüber reden. Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Eine zweite Halbzeit, wie aus dem Lehrbuch. Da wird dann Daniel Didavi eingewechselt. Ein Rückstand wird aggressiv angegangen. Es wird viel weiter, viel offensiver, weiter vorne, viel offensiver verteidigt. Der Gegner wird massivst angegangen. Das ganze Gebilde wirkte auf einmal viel harmonischer. Es wurde gekämpft. Es wurden dann letztendlich auch die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Und ja, wir haben dann mit Daniel Didavi jemanden tatsächlich auch auf jemandem auf dem Platz, der so, ja, im Basketball, im US-Basketball, sagt man, glaube ich, Go-To-Guy. Wenn der dabei ist, gib ihm die Pille, irgendwas macht er damit schon. Und sofort hat man gemerkt, der Rest der Mannschaft fühlt sich auch ein bisschen besser, ein bisschen wohler. Man weiß, wem man da die Pille geben kann. Und ja, er steht dann auch mal richtig und macht das entscheidende 2-1, nachdem Maxi, ja, einen überragenden Strahl abgelassen hat. Auch er hat ja bescheiden gesagt, ja, ist ihm gut abgerutscht. Die Schusstechnik musste er erstmal haben, das Ding und vor allen Dingen auch den Mut nach den vergangenen Wochen, das Ding so zu nehmen und dann ja links unten einschlagen zu lassen. Ich habe schon spaßeshalber während des Spiels getwittert, ja, Flachpass auf 5 Meter können wir nicht, aber Tor des Monats. So ein bisschen war das ja, zumindest wenn man die erste Halbzeit anvisiert und dann sagt, ja, oh, wieder so viele Fehlpässe und nicht richtig der Zug nach vorne und immer abgekocht worden, letztendlich auch dann am gegnerischen 16er nicht die richtigen Chancen entwickelt. Ich glaube fast gar keine dann auch im ersten Durchgang und im zweiten lief es dann viel besser. Und das Ganze möchte ich auch noch mal ein bisschen statistisch untermauern, weil mir da ein, zwei Sachen aufgefallen sind. Denn die Hoffenheimer hatten deutlich mehr Ballbesitz. Sie haben für ein Auswärtsspiel hervorragende 58% absolviert sozusagen und haben eine deutlich geringere Fehlpassquote auch an den Tag gelegt als die Wolfsburger. Denn da lag insgesamt die Passquote nur bei 77%. Die Hoffenheimer haben auch eine bessere Zweikampfquote, haben fast 53% der Zweikämpfe gewonnen. So, und dann sieht man aber, dass man deswegen nicht unbedingt ein Fußballspiel gewinnt, denn was sehr, sehr auffällt und das ist sehr, sehr viel auf die zweite Halbzeit auch zurückzuführen. Der VfL hat deutlich mehr investiert, zumindest was das Läuferische angeht, ist mehr gelaufen als die gesamte Mannschaft, aber auch, was so die sogenannten intensiven Läufe und die Sprints angeht und die schnellen Läufe, liegt man deutlich vor Hoffenheim. Man hat also sich, was das Spielerische angeht, so würde ich das jetzt mal interpretieren, sehr, sehr reingehangen, Entschuldigung, das ist das Läuferische angelegt, was das Spielerische angeht, ja gerade in der ersten Halbzeit nicht, in der zweiten Halbzeit war es besser. Natürlich noch nicht optimal, aber man hat deutlich gesehen, dass wenn Yunus Malli und Dani Didavi zusammenspielen können und die anderen da sozusagen auch ein bisschen die Ballsicherheit dann behalten, dass es dann insgesamt besser läuft. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr einfach, oder es wäre sehr, sehr einfach, Maxi Arnold oder Daniel Didavi oder auch Diego Benaglio, der zweimal sensationell gehalten hat und die Mannschaft sozusagen vor einem weiteren oder einem höheren Rückstand bewahrt hat oder einem neuen Rückstand. Das sind natürlich jetzt so die üblichen Kandidaten, die da genannt werden zum, ja, sozusagen Man of the Match, wenn man so mal, oder Männer des Spiels. Ich möchte noch andere Leute mal hervorheben an dieser Stelle, vor allen Dingen auch von denen, wo man das ja in der Vergangenheit nicht so gewohnt war, beziehungsweise die auch öfter mal in der Kritik standen, wie ein Luis Gustavo, was so die Körpersprache angeht, wie die Leute auch dann angefeuert hat, gerade dann auch als Kuba, das so als zweites Beispiel, jemand reinzukommen, wo es auch nicht läuft und dann macht er so eine mitentscheidende Situation oder spielt er so eine entscheidende Situation wie den Scherenschlag von der Linie, so mit dem letzten Willen, das Tor unbedingt verhindern zu wollen. Wie gesagt, dann die Reaktion auch von Luis, von Diego dabei, also da hatte man das Gefühl und das ist das Schöne und das gibt mir wieder ein bisschen mehr Hoffnung, dass da tatsächlich auch eine Mannschaft auf dem Platz stand. Aber hervorheben möchte ich auch nochmal Leute wie Paulo Seguin, mit der laufstärkste Spieler auf dem Platz, der sehr viel zugelaufen hat auch. Wenn sich noch ein bisschen mehr trauen würde nach vorne hin auch, dann wäre das super. Oder auch ein Robin Knoche, lange Zeit ja sozusagen auf der Bank mehr oder weniger versauert, nicht so richtig zum Zuge gekommen. Unwahrscheinlich zweikampfstark und präsent fand ich ihn insbesondere dann auch in der zweiten Halbzeit, da war dann auch mehr Zug nach vorne, wo natürlich dran gearbeitet werden muss, ist, dass wenn man 40 Pässe spielt und davon kommen ja 25% nicht beim Mitspieler an, als Abwehrspieler, der auch für den Aufbau des Spiels verantwortlich ist mit, ja, dann muss man da noch weiter dran arbeiten, aber auch da habe ich eine Verbesserung gesehen und das muss in den nächsten Spielen auch noch ausgebaut werden. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass Robin, der eine Aufwärtstendenz zu verzeichnen hat, da weitermacht und entsprechend auch dann in den nächsten Spielen auch mal Berücksichtigung findet, wenn jetzt dann auch Jeffrey Boomer zurückkehrt, der eine Gelbsperre hat. Vielleicht hat man von Seiten des Trainers dann eine Alternative mit Robin mehr und eben auch dann, dass man ihm auch öfter mal das Vertrauen schenkt, weil die Tendenz ist aus meiner Sicht jedenfalls positiv. Und da sind wir auch schon beim Trainer, weil das ist, glaube ich, mit die größte Überraschung. Man konnte sehr, sehr viel lesen, auch im Vorfeld des Spiels. Und irgendwie steht gerade auch bei den Fans der Trainer so mehr fast in der Dauerkritik. Und er hat dann ja auf der PK hinterher was ganz Interessantes gesagt, wie ich finde. Nämlich, dass er ja bullensauer war, vor allen Dingen auch, wie die Mannschaft in der ersten Halbzeit aufgetreten ist. Maxi Arnold hat ja gesagt, er hat Kopfnüsse verteilt in der Kabine und entsprechend laut wurde es. Und er war auch nach dem Spiel noch nicht zu beruhigen, der Valerien, und hat das so begründet, nämlich, wir kriegen jede Woche auf die Mütze, wir kriegen jede Woche Druck, wenn es nicht klappt, ist es dann nochmal, dass die Mannschaft verunsichert ist, wir kriegen Prügel von allen Seiten, auch Profis sind Menschen und wenn es irgendwann nicht läuft, dann läuft es nicht. Zitat Ende. Das finde ich deshalb sehr interessant, weil diese Diskussion haben wir ja auch öfter mal und die führe ich ja auch gerne, dass dann gesagt wird, ach, den Profis oder so, das geht denn alles am Podex vorbei, was da so auf dem Feld passiert oder beziehungsweise auf den Rängen. Nein, offensichtlich nicht, denn das Umfeld spielt, wenn ich jetzt dem Trainer da mal Glauben schenke, eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn man immer Druck macht und das die Mannschaft letztendlich verunsichert, dann führt das auch zu den entsprechenden Resultaten. Das darf natürlich auf der anderen Seite, und da sind wir wieder bei der Kehrseite, nicht dazu führen, dass man sich dahinter versteckt und sich dann sozusagen ein Alibi holt und sagt, ja, wir können schon kicken, wie wir wollen und dann solche ja, Leistungen abruft, wie in der ersten Halbzeit, die ja auch zu Recht vom Trainer massiv kritisiert worden sind. Da muss ich dann tatsächlich die Mannschaft auch an die Nase fassen, beziehungsweise auch Valeria Ismail fragen lassen, wieso kriegt man das nicht von Anfang an vermittelt? Klar, da steht immer noch ein Gegner auf dem Platz, wie Hoffenheim, und das ist in dieser Saison auch kein schlechter Gegner. Dennoch muss man sich fragen, du kommst mit einem Matchplan, du kommst mit einem ja, gewissen Trainingspensum, was du absolviert hast, um dich dann auf den Gegner vorzubereiten. Und dann klappt das in dem Sinne nicht. Ja, wenn es dann immer so funktioniert mit einem Donnerwetter in der Kabine, dann soll mir das recht sein. Aber ich glaube nicht, dass das ja, perspektivisch gut ist, wenn wir sozusagen solche Spagatzen. Wenn du das immer machen musst in der Halbzeit, ich glaube, das wird auf Dauer nicht funktionieren und ermüdet letztendlich auch Mannschaft, Umfeld und auch Trainer, der sich dann entsprechend abnutzt. Ja, und dann die Ergebnisse ja, werden dann wahrscheinlich auch nicht so prall sein. Also das kann man mal machen, aber auf Dauer muss natürlich eine geordnete Geschichte da ablaufen, dass wir dahin kommen, die entsprechenden Ergebnisse auch zu erzielen, ohne dass da in der Halbzeit jemand immer auf 200 ist. Und warum die Mannschaft diese Schwierigkeiten hat, unter anderem konstant zu spielen, das möchte ich auch besprechen mit meinem ersten Gast. VfL intern. Und das ist jemand ganz Besonderes heute, nämlich ein echter Wolfsburger. Ein Wolfsburger, der es für den VfL Wolfsburg in die Bundesliga geschafft hat. Und das macht ja mich als Wolfsburger und ich glaube auch ganz, ganz viele Fans sehr, sehr stolz. Er ist sozusagen eine große Zukunftshoffnung für uns und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Hallo Hendrik Hansen. Hallo. Bevor wir zur aktuellen sportlichen Situation beim VfL kommen, würde ich natürlich gerne nochmal wissen, weil ganz, ganz viele Fans auch neugierig sind, was so deinen Werdegang angeht und wo du denn überhaupt hergekommen bist letztendlich. Du hast für den SV Reislingen gespielt und bist dann zum VfL gewechselt. Hast du denn irgendwann in der Jugend mal gemerkt, da ist mehr drin in Sachen Fußball als nur ein bisschen Kicken? Und wann war das letztendlich? Ich habe es eigentlich erst ab der U19 richtig so bemerkt, dass ich in Richtung Fußballprofi oder in Richtung Profibereich gehen könnte. Da habe ich dann ab und zu auch schon mal bei den Profis mittrainiert und in der Nationalmannschaft auch gespielt. Da lief es eigentlich ganz gut. Und ja, weiterhin habe ich dann halt einen Vertrag recht schnell schon bei der U23 unterschrieben, damit ich mich da halt immer weiterentwickeln konnte. Das heißt, du hast das nicht so mit 12, 13, wie es üblicherweise der Fall ist, schon ins Auge gefasst, sondern relativ spät? Ja, das stimmt. Also als Junge habe ich mich jetzt damit noch nicht so beschäftigt. Es ist natürlich ein Traum, immer Fußballprofi zu werden, aber man hat jetzt da als man nicht so realisiert, oh, jetzt wird was. Man hat einfach immer nur Spaß gemacht und versucht immer von Jugend zu Jugend aufzusteigen. Das Thema Identifikation mit dem VfL Wolfsburg ist ja ein ganz großes auch unter den Fans, nicht zuletzt auch in dieser Saison immer wieder diskutiert worden. Was bedeutet es denn für dich als gebürtigen Wolfsburger sozusagen für deinen Heimatverein, für den man seit der Jugend gespielt hat, dann letztendlich auch in der Bundesliga aufzulaufen? Ja, für mich natürlich eine große Ehre und auch eine Bestätigung halt auch von dem Verein, dass sie mich seit jahrelang auch unterstützt haben und mir da jetzt die Chance gegeben haben, hier mein Bundesliga-Debüt zu feiern. Und ja, ich bin stolz, halt einer der wenigen zu sein, auch als Wolfsburger hier spielen zu dürfen und mich für den Verein anzubieten. Dein Debüt damals gegen Leverkusen haben wir ja leider 2-1 verloren. Entsprechend ging ja so dein Start in der Bundesliga so ein bisschen unter in der Niederlage. Dann war die Stimmung eh schon ein bisschen schlecht und die Ergebnisse stimmten insgesamt nicht. Fandst du das ein bisschen traurig, dass das so vermiest worden ist, sage ich mal, das Debüt? Oder konntest du doch ein bisschen feiern danach? Nee, traurig ist an sich nicht. Ich habe natürlich mich riesig gefreut über das Debüt und auch mit meinen Freunden und Familie da ein bisschen drüber gefeiert, aber dass die Leute das jetzt nicht so wahrgenommen haben, ist verständlich. Ja, die Lage ist nicht so prägnant dort gewesen und das ist dann verständlich, dass das so ein bisschen untergeht. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich halt riesig drüber gefreut. Und Family war stolz. Familie war sehr stolz, ja. Verständlich. Wie ist denn dein Kontakt noch zum SV Reislingen? Wie weit verfolgst du dann noch, was da passiert? Wie bist du da noch, ja, sag ich mal, verwurzelt? Ja, also ich verfolge ja schon mit einem Auge noch so, dass ich mal ab und zu wöchentlich die Ergebnisse aus der Zeitung oder aus dem Internet mehr anschaue, aber so an sich jetzt Spiele verfolgen mache ich nicht mehr, weil ich glaube, zeitlich jetzt nicht so passt, weil wir meistens auch ein Spiel haben, aber ich kenne einige Leute auch, die bei Reisling noch spielen, die früher auch beim VfL mitgespielt haben und ja, ich verfolge das ein bisschen. Also weißt du immer noch, wo du herkommst, also immer noch so ein bisschen Herzblut sozusagen mit dabei. Ja klar, ich bin ja auch aufgewachsen und ja, mein Volk wird immer noch schon. Das ist eine schöne Sache nebenbei noch, das Verfolgen, wie es bei denen so läuft. Kommen wir mal zur aktuellen sportlichen Situation. Das Spiel gegen Hoffenheim ist ja noch relativ präsent. Da hat ja die Mannschaft auch erst in der zweiten Halbzeit gezeigt, was so in ihr steckt, sage ich mal. Ein bisschen war das sinnbildlich auch insgesamt für den Verlauf der Saison. Erste Halbzeit schwach, zweite Halbzeit dann doch verbessert. Woran liegt es, dass diese Konstanz einfach nicht da ist? Ja, also wir sind halt leider in eine schwere Situation reingerutscht. Das ist jetzt nicht, denke ich mal, auch jeder anders vorgestellt. Ja, und es halt dann kommt immer eins zum anderen. Das ist schwer rauszukommen. Hat man im Spiel gesehen, dass man mal eine falsche Entscheidung trifft und die Fans damit dann auch nicht gleich glücklich sind und das demotiviert dann natürlich einen dann umso mehr noch und ja, man hat dann natürlich Angst, Fehler zu machen und das sieht man, denke ich mal, dann auch am Anfang in der ersten Halbzeit besonders in dem Spiel, dass halt sehr vorsichtig gespielt wird und ja, man versucht keinen Fehler zu machen und dann hofft man natürlich jetzt auch ein guter Gegner, die viel Auftrieb haben von den letzten Spielen und da war es dann halt schwer, in der ersten Halbzeit da liegen zu halten. Maxi Arnold hat gesagt, der Trainer hätte in der Halbzeit Kopfnüsse verteilt, also ist ordentlich laut geworden. Wie ist denn das, wenn Valerian Ismael ungemütlich wird in der Kabine? Ich meine, du kennst ihn ja schon ein bisschen länger, aus seiner Zeit auch bei der U23. Gab es da eine Veränderung? War der schon immer so? Was ist er dahingehend für ein Typ? Und hat er sich vielleicht auch verändert in den vergangenen Monaten? Ja, erstmal zum Glück habe ich persönlich jetzt von ihm noch keine Kopfnüsse gekriegt bei der U23, aber ja, Herr Ismael ist halt ein sehr emotionaler Trainer, der ja Profi war und der halt richtig mitfiebert an der Seitenlinie und der Mannschaft natürlich immer helfen will, fast schon als wie dass er auf dem Platz selbst steht und ja, in der Kabine, wenn es dann halt nicht läuft, dann versucht er die Mannschaft aufzurütteln, wird natürlich auch ein bisschen lauter, aber meistens hilft dann auch, weil die Spieler dann ein bisschen wacher werden und ja, letztendlich will er halt immer nur helfen. Und das hat er auch immer schon so gemacht, das heißt, das ist jetzt kein Auswuchs dessen, was gerade so in der Bundesliga passiert. Nee, bei U23 hat das dann, wenn es bei uns auch mal lief, hat das dann auch schon gemacht, also ihm geht es halt absolut auch über die Mentalität und wenn er das halt nicht sieht, dann versucht er der Mannschaft so schnell wie möglich das zu helfen oder das wieder mitzugeben. Du hast eben die Rolle auch der Fans angesprochen, viele sind sauer über den Saisonverlauf, wie sich die Mannschaft über weite Strecken präsentiert hat und auch in die schwierige Lage manövriert hat, sage ich mal. Valerian Ismael hat gesagt, wir kriegen jede Woche irgendwie auf eine Mütze, der Druck sei sehr, sehr groß. Wie geht ihr denn als Mannschaft intern mit Kritik um, die da sozusagen von außen auf euch einprasselt? Also erstmal ist die Kritik natürlich berechtigt, die Fans haben sich das auch anders vorgestellt, aber die Mannschaft natürlich auch und man redet halt in der Mannschaft halt auch darüber, wie man da schnellstmöglich rauskommen könnte oder kann und versucht natürlich alles zu geben und die Fans unterstützen natürlich auch Woche zu Woche ziemlich gut und ich denke, nur gemeinsam kann man da auch rauskommen und ja, man muss jetzt versuchen, Schritt für Schritt halt immer wieder Punkte zu sammeln, damit man schnell aus dieser Situation raus ist, gemeinsam und dann denke ich, wird es auch wieder schöneren Fußball und ja, in bessere Tabellenregion gehen. Du bist ja in letzter Zeit auch wieder häufiger für die U23, für die zweite im Einsatz gewesen. Wie bietest du dich an, wieder tatsächlich dann auch mehr und häufiger in den Profikader dazu zu stoßen? War natürlich schon ein Riesenhighlight, dass ich jetzt oben dabei war und auch einen Profivertrag unterschrieben habe. Ich versuche halt, auch egal wo ich trainiere oder wo ich spiele, Gas zu geben, mich weiter anzubieten, mich so auch zu entwickeln. Alles ein Entwicklungsprozess und ja, man kann halt immer nur Gas geben, es kann alles ziemlich schnell gehen, man muss dann, wenn man die Chance kriegt, auch da sein und die versuchen zu nutzen und ja, man muss halt einfach, egal wo, weiter Gas geben. Welche Ziele gibt es da noch für diese Saison? Ja, ich habe jetzt überwiegend in der zweiten Mannschaft gespielt, da hatten wir jetzt am Wochenende auch eine Niederlage leider hinnehmen müssen und ja, da läuft die Saison im Moment auch nicht so optimal, wie wir uns vorgestellt hätten und da wollen wir jetzt versuchen, auch weiterhin zu gewinnen und noch oben irgendwie ein bisschen anzugreifen. Zum Schluss mache ich ja mit den VfL-Profis immer so ein kleines Spielchen, nämlich vervollständige den Satz, haben die anderen auch immer alle mitgemacht und zwar beginne ich dann einen Satz und du bringst den dann in deinen Worten sozusagen zu Ende. Ist okay für dich, ja? Alles klar, ist gut. Gut, dann geht's los. Reislingen ist für mich der Verein, wo ich groß geworden bin. Wenn ich nicht auf dem Platz stehe, dann mache ich am liebsten mich mit Freunden treffen oder mit meiner Freundin schönen Tag verbringen. Mein Lieblingsfach in der Schule war Sport natürlich. Och, Sebi Jung hat Mathe gesagt, das habe ich ihm aber nicht ganz geglaubt. Nee, bei mir nicht. Ja, meins auch nicht. Auf der PlayStation spiele ich mit dieser Mannschaft Mit Liverpool. Warum das? Finde Jürgen Klopp sehr sympathisch und auch die Mannschaft an sich, wie sie spielen, finde ich sehr, sehr gut. Ah, verstehe. In den Urlaub fahre ich am liebsten? Mit meiner Freundin in irgendein warmes Land. In der Bundesligamannschaft verstehe ich mich am besten mit? Jannes Horn, Paul Seguin und Jannik Gerhardt. Also die jungen Wilden, verstehe. Und zum Schluss, ja, der einfachste Satz. Der Sinn des Lebens ist für mich? Jeden Tag versuchen zu genießen und wertschätzen, was man hat und ja, immer weitermachen. Sprach der große Philosoph. Nein, ist er natürlich nicht. Er ist Fußballer, ein guter noch dazu und einer unserer Hoffnungsträger für die kommenden Jahre, der gebürtige Wolfsburger Hendrik Hansen. Danke für das Gespräch. Gerne, danke auch. Kurzpassspiel. Momentan macht die Geschichte eines Fußballfans aus Italien Schlagzeilen. Der ist großer Juventus-Fan und als Juventus mal irgendwo in der Provinz gespielt hat, ich glaube in Crotone, wollte sich der Fan freiwillig ins Krankenhaus einweisen lassen, weil man vom Fenster des Krankenhauses einen super Blick hat auf das Stadion, wo Juventus gespielt hat. Also hat er da einen Vorwand erfunden und versucht, sich einweisen zu lassen. Kurz zur Info, das hat nicht ganz funktioniert, der Schwindel flog auf. Und mir kommt das Ganze irgendwie bekannt vor, unter einem Vorwand irgendwo reinkommen, wo man gar nicht hingehört. Das ist ja in kurz die Karriere von Julian Draxler beim VfL. Hey Sportsfreund, wieso bist du denn hier, ne? Hast du deine Unterhosen nicht gewaschen? Die Türkei bewirbt sich offenbar auch um die EM 2024, also um die Ausrichtung, und geht dabei ganz neue Wege, wie ich gehört habe, denn die Türkei will die Bewerbungsunterlagen bei der UEFA in Gedichtform einreichen, vorgetragen von Jan Böhmermann. Ja, hätte er mal seine Klappe gehalten, der Fan vom FC Reading. Diese Woche war ja am Dienstag Valentinstag, oder wie ich sage, Dienstag. Jedenfalls hatte er sich im Vorfeld beschwert, dass sein Club FC Reading am Valentinstag spielen würde und er aber da nicht hin könnte, weil er ja dazu verdonnert wäre, mit seiner Frau was zu machen. Und da wäre es doch wohl echt super, wenn die das Spiel irgendwie verlegen könnten. Ja, hätte er mal lieber nichts gesagt. Der entsprechende Reaktion gab es von den Fans. Er soll sich doch mal gefälligst ein paar Eier wachsen lassen, waren so da die freundlichsten Kommentare darunter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn man für seinen Lieblingsclub im Einsatz ist, dann geht das absolut gar nicht, dass da eine Frau... Ja, Schatz? Ja, Wölferadio. Ja, ich komme gleich. Sofort. Ja. Also ich wollte sagen, das geht überhaupt gar nicht, dass man sich von der Frau... Ich muss Schluss machen. Tschüss. Kombinationsspiel. Und via Skype bin ich jetzt verbunden mit meinem Kollegen Christoph Böckhamer, STV-Journalist, ehemaliger Mitarbeiter der BVB-Pressestelle und Inhaber einer Dauerkarte für die Südtribüne in Dortmund. Hallo Christoph. Hallo. Ja Mensch, Dauerkarte, Südtribüne, da war doch was. Gesperrt am Samstag, keiner darf rauf. Was machst du denn dann? Ich habe das Glück, dass mir ein Kollege eine Karte für die Osttribüne gegeben hat. Der ist im Urlaub, der fährt Ski. Der hat mir die Karte schon gegeben, bevor ich wusste, was da auf uns zukommt. Also in dem Fall, eigentlich wollte ich meine Dauerkarte jemandem abgeben. Jetzt wird da nichts draus. Aber wenigstens habe ich das Glück, dass ich dabei sein kann, weil ich glaube, dass das ja ein sehr spezielles Spiel wird ohne Südtribüne. Kann ich mir noch gar nicht so genau vorstellen, wie das wird. Also hast du zumindest mit Auge gespielt, wohlweislich. Ja, nee, das ist jetzt wirklich purer Zufall. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so schnell jetzt geht. Meine Vermutung wäre sogar eher gewesen, dass der BVB das ablehnt und es dann erstmal nochmal zu einer Verhandlung kommt oder was auch immer dann folgt. Ich kann jetzt nachvollziehen, warum sie gesagt haben, wir machen das jetzt, wir nehmen die Strafe jetzt so hin. Sie haben das ja sehr gut begründet, ne, mit allem Für und Wider. Und ja, ich kann mich der Begründung eigentlich auch nur anschließen. Es ist total albern, dass 25.000 ausgeschlossen werden, wenn der Täterkreis, wenn man das so nennen kann, höchstens 500 Leute umfasst. Und dann ja noch fraglich ist, ob die überhaupt alle noch eine Karte haben oder schon zum Teil mit Stadionverbot längst belegt sind. Also es ist natürlich völlig komisch, 25.000 Leute auszuschließen für so einen kleinen Kreis, der sich da definitiv deutlichst daneben benommen hat. Aber ja, ich finde, Borussia Dortmund hat das super begründet. Wenn sie da jetzt noch irgendwas angefochten hätten, wären wieder jede Menge aus den Ecken gekommen und hätten gesagt, aha, schau an, jetzt wollen sie es doch wieder kleinreden und das wollen sie ja nicht. Von der Hinsicht her. Wollte ich nämlich gerade fragen, also wie du die Strafe bewertest insgesamt. Also das klingt ja nicht so, dass du diese Kollektivstrafe sozusagen für angemessen oder sinnvoll hältst. Ich finde, man hat es bei anderen Vereinen ja auch schon gesehen. Also beim FC Köln, da haben sie die beiden Blöcke hinter den Toren dicht gemacht, wo dann, vermute ich jetzt mal, ohne die Kölner Fanszene zu kennen, das entsprechende Klientel halt normalerweise steht. Und bei Borussia Dortmund könntest du wahrscheinlich auch ein, zwei Blöcke benennen, wo du davon ausgehen kannst, da sitzen oder da stehen die Leute, die möglicherweise, ich kenne da jetzt ja keinen von denen, möglicherweise dazugehören könnten. Aber ich kann dir definitiv sagen, in dem Block, in dem ich stehe, oder sagen wir jetzt mal der komplette Oberrang der Südtribüne, also das sind halt alles Normalos, die einen Stehplatz haben und also das ist totaler Quatsch. Also so eine wahnsinnig große Menge. Ich meine, wir reden da von 2, 3, 4%, die höchstens da zum möglichen Täterkreis gehören können. Und alle anderen werden auch ausgeschlossen. Aber ist es nicht so? Eine Sache möchte ich noch sagen. Ein wichtiges Argument ist halt auch, und das hat Borussia Dortmund auch in der Begründung gesagt, die hoffen natürlich, dass die breite Masse der normalen Fans, der normalen Stehplatzbesucher, sich ja jetzt auch wirklich abnabelt von denen, also die jetzt wirklich Kontakt zu denen haben. Wie gesagt, ich kenne jetzt keinen einzigen von diesen Gruppierungen, aber es gibt ja definitiv Leute, die stehen Samstag für Samstag neben denen oder in der Nähe von denen und die sollen sich ja gerade nicht mit denen solidarisieren. Die sollen ja gerade für sich jetzt auch Hilfe bekommen, sich zu entscheiden, Leute, ihr, was ihr da macht, das hat nichts mit dem zu tun, wie ich das hier sehe, wie man den Verein unterstützen sollte. Und dadurch, dass jetzt alle vor die Tür gesetzt werden, wird dieser Prozess natürlich ein bisschen schwieriger. Aber kann man sich nicht, sagen wir so andersrum, macht man sich nicht ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, das sind jetzt nur eine Handvoll Täter, klar, das sind die wahrscheinlich vorm Stadion dann auch die Fangruppierungen von RB Leipzig angegriffen haben, aber die Plakate, die dann da zu sehen waren, die gingen ja sozusagen weit über die Südtribüne hinaus, beziehungsweise über weite Teile war das da zu sehen und letztendlich ist es ja auch so, dass Borussia Dortmund aufgrund anderer früherer Vorfälle mit Pyrotechnik da unter Bewährung letztendlich stand. Ist es dann nicht verständlich, dass die DFL sozusagen oder DFB auch ein Exempel statuiert mit sowas? Also ich kann nur aus der Praxis sagen, ich habe in den Jahren mit Sicherheit schon das ein oder andere Plakat, was von links oder rechts ausgerollt wurde, hochgehalten und hatte keine Ahnung, was da genau draufsteht, weil im Zweifelsfall siehst du vielleicht 3 Buchstaben, 4 Buchstaben, manchmal siehst du gar nichts von dem, was du hochhältst oder die Leute vor dir hochhalten. Und dann geht halt oft der Blick rüber zur Videowand. Du hoffst, dass die Kamera gerade auf die Südtribüne gerichtet ist, damit du überhaupt eine Ahnung hast, was zeigen wir denn jetzt hier gerade an? Wogegen protestieren wir denn jetzt hier eigentlich gerade? Ne? Also ich trage die Dinger ja nicht selber mit ins Stadion. Manchmal stehst du aber halt so, dass du das mit hochhalten sollst. Und in der Regel, ne, also in der Vergangenheit, gerade da, wo ich stehe, ist da auch kein Quatsch drauf gewesen, sondern meistens eher kreative Sachen, also Dinge, hinter denen ich auch absolut stehen würde, wo ich auch sagen würde, hey, da hat sich einer echt Gedanken gemacht. In dem Fall glaube ich auch, dass die breite Mehrheit von den Leuten, weil das ja auch über die ganze Tribüne verteilt war, einfach irgendwas hochgehalten hat. Und klar, der ein oder andere wird vielleicht schon eine Ahnung gehabt haben, worum es da geht, aber dass dann da irgendwelche Sachen waren mit Rangnick, häng dich auf und so. Ich würde da jetzt nicht jeden schuldig sprechen, der da seine Hand an der Pappe hatte, weil die im Zweifelsfall auch gar nichts mit der Nummer zu tun hatten. Das ist ganz interessant, weil natürlich viel über die Schuldfrage diskutiert wurde. Da wurde ja auch gesagt, Watzke sei da zumindest geistig mit ein Urheber gewesen, dass er in der Vergangenheit immer sehr stark mit RB auch ins Gericht gegangen wäre. Ich kenne das ja auch noch aus eigener Erfahrung. Er hat sich ja auch Wolfsburg gerne öfter mal vorgeknöpft. Dann hat irgendwie, ich glaube, Marcel Reif war das, irgendwie einen Aufstand der Anständigen gefordert, so nach dem Motto, warum haben denn da denn die allen, die drumherum standen und die Plakate gesehen, haben nicht reagiert und so weiter. Was hast du denn gedacht und damit bekommen bei sowas? Also du hast ja gerade schon ausgeführt, eigentlich sieht man es gar nicht richtig, aber das scheint ja in der Bewertung der Schuldfrage sozusagen kein Argument gewesen zu sein. Also erstmal zum Thema Watzke. Ich finde, dass man ihm da echt Unrecht tut. Er hat zum Beispiel ein Interview gegeben, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, ein sehr langes Interview, schwarzgelb.de, und hat da auch drüber gesprochen, dass er die Ansprache gegenüber Vereinen, dessen Konzept er nicht gut heißt, also vor allem auch RB, nicht mehr so scharf formulieren will, weil er aus der Sache mit Hopp und Hoffenheim gelernt hat. Also da gab es ja einige Dinge, die auch nicht gingen, ne? Was aus dem BVB-Block vor allen Dingen bei Auswärtsspielen kam, also an Gesängen, aber auch, es gab ja diesen, ich glaube, das war ein Doppelhalter, wo Hopps Kopf mit dem Fadenkreuz drauf war. Also da hat er, zumindest hat er das in dem Interview so formuliert, hat bei ihm ein Prozess des Umdenkens stattgefunden, wo er gesagt hat, ich will nicht, dass, wenn nochmal was passiert, am Ende mein Name damit in Zusammenhang gebracht wird. Und wenn man sich jetzt die Zitate, ich glaube, die Süddeutsche Zeitung hat sich die Mühe gemacht, die hat eine sehr große Reportage auf Seite 3, die haben mal wirklich, sind ganz tief in die Recherche eingestiegen und haben sich all seine Zitate durchgelesen. Und die, die jetzt rausgepickt wurden und so ein bisschen schärfer klungen, waren wohl eher verkürzt, also stark verkürzt. Also er hat das alles in einem Nachsatz, in einem Halbsatz danach relativiert und eingeordnet. Und deshalb, glaube ich, tut man ihm in dem Fall, im Fall RB, jetzt ein bisschen Unrecht. Er ist natürlich ein Kritiker und ich weiß, dass auch jeder Wolfsburger da bestimmt schon sich eine Meinung zugebildet hat zur Person. Ja, keine gute. Ja, genau. Also genau das wollte ich sagen. Also ich denke, dass genau wie Hoffenheim auch Wolfsburg mit Sicherheit schon einige Male, speziell rund um das Pokalfinale, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch einiges gab an Zitaten. Aber jetzt diese Geschichte vorm Stadion, an dem Punkt, wo es passiert ist und wie es passiert ist, irgendwo mit Watzke zu verbinden, tut mir leid. Also das würde ich sogar, glaube ich, wenn ich nicht BVB-Fan, für absolut konstruiert halten. Weil die jungen Herren, die da völlig ausgerastet sind, wären, glaube ich, auch ausgerastet, wenn jetzt Watzke vorher sich zum Essen mit denen getroffen hätte und die beim Glas Rotwein zusammengesessen hätten von RB und vom BVB. Trotzdem dann nochmal die gezielte Nachfrage. Ist nicht in der Gesamtgemengelage und das, was dann meinetwegen sich dann auch hochgeschaukelt hat, wo Dortmund auch nur ein Teil dessen gewesen ist, oder sozusagen das große, ja, schlimme Finale vielleicht auch, dann jetzt tatsächlich dann auch, dass das Pendel in die andere Richtung schwingt und dann mal gesagt wird, so, jetzt zeigen wir aber mal gerade auch den Leuten, die da gerne auf Krawall gebürstet sind, so jetzt nicht, und fügt in dem Fall dann halt Borussia Dortmund den entsprechenden Schaden zu und verhängt die entsprechende Strafe. Ich glaube, dass dass das, was passiert ist, weil diese Gruppe für sich gesagt hat, RB hatte jetzt ein paar Auswärtsspiele. Es gab eigentlich immer Ärger, es gab immer diese Plakate, es gab auch andere Aktionen. Also ich glaube, der Bus von der Mannschaft ist mehrfach angegriffen worden. Und das sollen die ja auch vorgehabt haben in Dortmund, nach dem, was man so liest. Die wollten wahrscheinlich einfach nochmal einen draufsetzen. Ne, so nach dem Motto, bei uns schwingt dieser, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, kulturelle Kampf, Klassenkampf, keine Ahnung. Also einfach dieses, wir sind die weiß ich nicht, der Club aus dem Ruhrpott, das echte, gelebte, echte, wahre Gefühl. Fußball, ja, das, ich verstehe das schon. Aber muss es dann nicht so sein, dass man mal gesagt hat, so, jetzt bis hier und nicht weiter, und auch wenn jetzt meinetwegen so eine Kollektivstrafe ganz, ganz viele, Anführungsstrichen, Unschuldige damit reinzieht, ist es dann nicht das richtige Zeichen, oder glaubst du nicht, das bringt eigentlich gar nichts und wird nächste Woche oder in der kommenden Saison oder was weiß ich was, wenn die in Frankfurt, Köln, Gladbach oder sonst wo antreten, wird quasi dasselbe ähnlich oder in ähnlicher Form wieder passieren? Ja, ich glaube, du stehst halt vor unglaublich grundsätzlichen Fragen, und die müssen natürlich jetzt die bei Borussia Dortmund, die am entscheidenden Hebel sitzen, für sich beantworten. Nämlich, wie willst du weiter mit den Gruppen, wenn sie denn dann irgendwann identifiziert sind, wo die genau herkamen, wie willst du weiter mit denen verfahren? Das ist ja alles so ein bisschen ein Wohl und Weh. Ich spüre ja auch, da wo ich stehe auf der Südtribüne schon seit längerer Zeit, dass es Leute gibt, die mit dem mit einigen der Dingen, die Ultras so treiben, wobei ich das immer schwierig finde, Ultras so zu pauschalisieren, aber sagen wir einfach mit Pyrotechnik, und wir reden ja mittlerweile nicht nur von so ein paar Fackeln, sondern auch noch von ganz anderen Sachen, die das einfach nicht mehr gutheißen können. Also ich zum Beispiel war auch im Fanblock beim letzten Pokalfinale und beziehungsweise hier gegen Wolfsburg war das ja auch so, dass da das, keine Ahnung, du hast ja das Gefühl gehabt, die wollen das Stadion anzünden. Das ist halt echt zu viel des Guten. Ich war immer einer, der gesagt hat, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Pyrotechnik im Stadion irgendwie zu legalisieren, dass man das irgendwie abbrennen kann, oben auf dem Zaun vorher geordnet und so, dass man weiß, wer macht das und welche Mengen werden da abgefackelt und so. Ich habe mal gedacht, vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man sich da irgendwo in der Mitte trifft. Die Möglichkeit gibt es offensichtlich nicht. Und als Reaktion des Ganzen ist jetzt so, dass einfach abgefackelt wird ohne Ende. Und das auch im Wissen, dass Borussia Dortmund ja schon auf Bewährung war, seit Anfang der Saison. War ja immer klar, Unterrang, Südtribüne wird gesperrt, wenn es da jetzt größere Pyroverstöße gibt. Und das hat ja offensichtlich aus der Gruppe niemanden wirklich interessiert, die Folgen, die ja wirklich offen angedroht wurden. Und jetzt müssen sie sich halt entscheiden, wie will man da weitergehen? Gibt es da weiter eine offene Kooperation mit denen? Schiebt man denen einen Riegel vor? Inwiefern dürfen die jetzt noch, weiß ich nicht. Noch quasi schalten. Teilnehmen sozusagen an dem Ganzen. Ja, du hast halt, guck mal, wenn die ihre Choreos zusammenbasteln oder was, keine Ahnung, wo sie das machen, aber ich kann mir halt auch vorstellen, da muss ja Tage vorher im Stadion schon die ganzen Klamotten auslegen und die Mühe, die sich da über Wochen machen und so weiter, das ist ja alles gut zu heißen. Das ist auch alles super und da würde ich auch als Verein sowas mit offenen Armen gutheißen und noch unterstützen, so wie man nur irgendwie kann. Nur das Problem ist halt, die Medaille hat offensichtlich auch eine andere Seite und die gefällt halt keinem. Und jetzt ist die Frage, was machen wir da jetzt mit? Also ich kann die Frage gerade nicht beantworten. Ja, es ist auch schwierig, klingt auch nicht so, als ob wir das Ende der Fahnenstange da schon erreicht hätten, sagen wir mal so. Kommen wir mal zum Sportlichen, ist vielleicht so ein halb angenehmeres Thema. Grundsätzlich eure Probleme hätte ich gerne, aber wenn man so liest oder das, was man so liest, Tuchel sei irgendwie angezählt, man würde sich nicht verstehen mit der Chefetage, dann ist sowieso große Wundertüte, Spiele wie jetzt wie gegen Darmstadt sind immer mal drinne so ungefähr, die Anspruchshaltung im Umfeld und bei den Fans natürlich auch ganz hoch. Wie würdest du das sportliche Leistungsvermögen oder überhaupt die Saison des BVB bisher bewerten? Also erstmal, ich finde gar nicht, dass es so große Probleme gibt. Ich habe nicht mit einer wahnsinnig besseren Saison gerechnet. Also als Ilkay Gündoğan gesagt hat, er geht, als Mats Hummels gesagt hat, er geht, Mkhitaryan gar nicht so sehr, aber bei den beiden vorher genannten habe ich gedacht, das wird extrem schwierig, die zu ersetzen. Also abgesehen von dem Geld, was man dafür bezahlen müsste, wüsste ich auch kaum welche, die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung, weil man einfach sagen muss, dass zum Beispiel Ilkay Gündoğan in den absoluten Topspielen immer so eine starke Leistung gezeigt hat. Also wenn wirklich, sagen wir mal, gegen Bayern, wo du den Ball eine Sekunde hältst und drei aus allen Richtungen auf dich zugestürmt kommen, es immer noch geschafft hat, einen sauberen Pass zu spielen und wirklich die Übersicht zu behalten. Und wenn du so einen verlierst, der wirklich so ein Lenker und Denker im Mittelfeld ist, und dazu dann noch einer, der die Innenverteidigerrolle so interpretiert wie Mats Hummels, das kriegst du nicht ersetzt. Ne? Und zumindest nicht innerhalb einer Saison. Und ich denke, dass man jetzt nicht Thomas Tuchel da einen wahnsinnig großen Vorwurf machen kann. Dass der halt jetzt schon immer vom Gemüt her nicht der nächste Kloppo wird, ja, das wussten wir doch alle. Und in der letzten Saison, als es 78 Punkte gab, hat es auch keinen gestört. Jetzt plötzlich ist er zu introvertiert. Jetzt plötzlich redet er zu wenig mit seinen Spielern oder was weiß ich was. Also das, finde ich, ist mir ein bisschen zu wenig. Ich glaube, dass die Mannschaft, wenn sie wirklich an ihre Leistungsgrenze geht, zum Beispiel in dieser Saison in der Champions League noch echt was reißen kann, dass die möglicherweise weit kommen kann, wenn sie sich für diese absoluten Top-Spiele motiviert. Und das scheint sie ja echt zu können, hat ja in der Bundesliga auch funktioniert. Das Problem ist einfach, dass sie gegen die sogenannten kleineren Gegner, speziell auswärts, jetzt immer und immer und immer wieder was haben liegen lassen. Dann sagen wir alle, ja, ist eine Mentalitätsgeschichte. Keine Ahnung. Also ich habe eine ganze Zeit lang in London gelebt und habe mir da oft Arsenal angeguckt und ich fand, das war genau das Gleiche in Grün. Die hatten auch eine hochtalentierte, junge Mannschaft, denen waren aus den vorherigen Invincibles halt die ganzen erfahrenen Kanten weggebrochen. Die haben sie durch junge, talentierte Spieler ersetzt. Und was war, wenn sie an einem Rainy Tuesday in Stoke gespielt haben und die haben den 5 Minuten vors Schienbein getreten, dann haben sie 2-0 verloren. Und so ähnlich scheint es halt momentan bei Borussia Dortmund auch zu laufen. Ja. Wer auch nicht in Tritt kommt, sind ja die Weltmeister. Einen habt ihr uns ja Gott sei Dank von der Payroll genommen mit André Schürrle. Mario Götze jetzt auch gar nicht nominiert gewesen, obwohl er fit gewesen sein soll für die Champions League. Was ist los mit den beiden? Ach, Also weiß ich nicht, zu Schüle kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Bei Schüle muss ich einfach sagen, der hat erstmal bei mir relativ viel Kredit, weil ich genau in der Schusslinie auf der Südtribüne stand, als er dieses sensationelle 2:2 gegen Real Madrid gemacht hat. Da konnte ich schon in dem Moment, wo der Ball den Fuß verlässt, sagen, geil, der geht rein. Und den haben wir echt gebraucht, weil das war super verdient, dass sie da noch den Ausgleich geschossen haben. Was dann passiert ist, ich gucke mir halt kein Training von denen an. Ich kann nicht sagen, wie die trainieren. Ich höre auch immer von Kollegen, dass Mario Götze angeblich im Training sich nicht so zerreißt und so, aber das ist Quatsch. Mir erzählen auch immer irgendwelche Leute auf der Südtribüne, der wird so wenig laufen während des Spiels und der wird nur so rumtrotten und so weiter. Und nachher, wenn du dir die Zahlen anguckst, ist immer einer von denen, die am meisten gelaufen sind beim BVB, Mario Götze. Also ich glaube, die Leute... Die Wahrnehmungsprobleme gab es auch bei mir früher. Ich bin auch immer total viel gelaufen. du hast auch so wenig... Aber auch immer der gesagt, alle, der Vollbring, der läuft nicht da. Ja, das ist, ja, die Grundgeschwindigkeit war immer in Ordnung. Ne? Ja, so sieht's aus, genau. Ja, also aber, der gute Mario Götze ist natürlich total unterm Brennglas. Ne? Alle hoffen halt drauf, dass er wieder der ist, der sozusagen irgendwann 2013 gegangen ist. Dass er sozusagen 1:1 wieder so zurückkommt. Das ist halt nicht so, sind ein paar Jahre vergangen seitdem. Er hat sich mit Sicherheit auch verändert und die Mannschaft ist ja auch nicht mehr die sie damals war. Und ich finde, der kann auch noch ein bisschen Zeit bekommen. Übrigens genau wie Schürrle. Also ich denke, dass beide mittelfristig der Mannschaft absolut weiterhelfen werden. Jetzt kommt Samstag der VfL Wolfsburg, wo es ja eigentlich eine Kacksaison ist, muss man ganz ehrlich sagen. Zwar jetzt mal gewonnen gegen Hoffenheim, mit einer kämpferischen, sehr guten Leistung in der zweiten Halbzeit. Welche Rolle wird denn bei diesem Spiel spielen, dass da die große gelbe Wand nicht mehr da ist? Ist das, was ja auch gemutmaßt wird, jetzt ein Vorteil für Wolfsburg oder ist das eher Motivation für die Mannschaft? Was erwartest du da für ein Spiel? Ich glaube nicht, dass es ein Vorteil für Wolfsburg ist, weil jetzt der Rest so ein bisschen angestachelt ist. Ich glaube, dass die Ecken Südost und Südwest dann ordentlich Alarm machen werden. Das Publikum, was da in den Ecken sitzt, ist meiner Meinung nach, meinem Empfinden nach, sind das auch ehemalige Stehplatzgänger, die dann halt irgendwann eine Dauerkarte wollten, Rückenschmerzen gehabt haben oder sich was und dann gesagt haben, komm, hocken wir uns direkt hier in die Nähe, in die Ecke, weil man merkt schon, also ich stehe bei der Champions League relativ weit außen auf der Südtribüne und da merkst du schon, dass von den Ecken auch ordentlich Alarm kommt und ich denke, die werden am Samstag Gas geben und hoffentlich dann den Rest vom Stadion mit anstecken. Ich glaube, die wissen alle, dass sie mal ein bisschen mehr geben müssen und das kann echt interessant werden, vor allem was ja dann fehlen wird, was man ja kaum noch kennt in einem Bundesliga-Stadion, ist ja dann der Capo der Ultras. Es gibt also niemand mit Megafon, es gibt niemand, der die ganze Zeit Ansagen macht, niemand, der 90 Minuten singt. Es wird also noch so sein, wie die Älteren werden sich erinnern in den 80ern und 90ern, dass der Funke vom Platz auf die Ränge überspringen muss. Die Leute geben dann erst richtig Gas, ne? 2-3 heiße Zweikämpfe, dann brauchst du in Dortmund, ne? Dann ist das Feuer angezündet, der Rest ergibt sich von alleine. So wird das wieder sein, so wie früher quasi. Ne? Also wenn die Mannschaft entsprechend leidenschaftlich spielt, müssen sie sich um den Rest keine Sorgen machen. Und da gehe ich einfach von aus. Also, wie früher, als der BVB noch kein Kommerzverein war. Ja, dann sag mal einen Tipp zum Abschluss. Ja, also Dortmund ist super heimstark und ich denke 2-0 oder 3-1. Oh, bist aber gnädig. Hinspiel war ja 5-1, ne? Ja, aber das waren auch noch andere Zeiten, komm. Ja, okay. Ja, also Niederlage können wir uns natürlich nicht leisten, also müssen wir irgendwas mitnehmen. Ich bin mal gespannt, wie es dann tatsächlich laufen wird. Das war Christoph Böckamp, er ist TV-Journalist, ehemaliger Mitarbeiter der BVB-Presseabteilung und Inhaber einer Karte auf der Südtribüne, ja, die er jetzt glücklicherweise vorher schon eingetauscht hatte und das Spiel am Samstag gucken kann. Da werden wir uns wahrscheinlich über den Weg laufen, sage ich mal. Vielen Dank für das Gespräch. Ciao. Und inzwischen ist bekannt geworden, dass das Spiel der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, wo ganz viele Ultras der Dortmunder offensichtlich hin wollten, bei Oberhausen abgesagt worden ist, wegen Sicherheitsproblemen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die so machen, ob die vielleicht doch noch vorm Stadion auftauchen. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan ist auf dem Fahrrad im Dunkeln unterwegs und hat kein Licht an. Daraufhin stoppt ihn die Polizei. Und der Polizist sagt, entschuldigen Sie bitte, wenn bei Ihrem Fahrrad das Licht nicht funktioniert, dann müssen Sie schieben. Sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan, habe ich gemacht, das Licht geht aber trotzdem nicht. Damit wären wir auch schon wieder fast durch, aber ihr seid es ja gewohnt, immer nochmal abgedatet zu werden bei... Hashtag 20. Der VfL-Fan-Doku, die ja gerade entsteht, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Und ja, wir sind ganz dicht dran, das Crowdfunding zu einem Erfolg zu führen. Fast 90% sind schon zusammengekommen und das Ganze läuft noch bis Ende Februar. Schaut da nochmal rein, 99funken.de/20. Da gibt es noch tolle Prämien zu erwerben. Unterstützt, macht mit. Ein riesen Dankeschön auch an alle Fans, die mitgeholfen haben, die gespendet haben, die unterstützt haben beim Spiel gegen Hoffenheim, die mit der Sammeldose rumgelaufen sind und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz toll, was da die letzten Wochen entstanden ist. Wir vom Filmteam wissen das sehr zu schätzen und wir sind ganz, ganz stolz darauf, dass das in Wolfsburg möglich ist. Jetzt schaffen wir die letzten Meter auch noch, sozusagen das Crowdfunding zum Erfolg zu führen. Macht alle mit und dann kriegen wir den Film, den wir, glaube ich, alle verdienen und wo wir allen auch mal zeigen können, was tatsächlich in uns steckt. Ja, und was in uns steckt, beziehungsweise was in der Mannschaft steckt, das sehen wir hoffentlich auch am Samstag in Dortmund. Ich hoffe, ein ähnlich engagierter Auftritt ist drin wie in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim. Dann ist mir bei ja momentan auch nicht immer sattelfesten Dortmundern in der Bundesliga gar nicht so bange. Jedenfalls hoffe ich mal darauf, dass bei Aubameyang nicht der Knoten platzt, der da schon ja, sich eingeschlichen hat in der Champions League. Und vielleicht ist ja was drin. Fest von ausgehen kann man natürlich nicht, aber ich drücke ganz fest die Daumen. Werde auch live im Stadion sein und mir dieses Jahr, halbe Geisterspiel ist es ja dann fast, ohne die Südtribüne, dann mal anschauen. Historischer Tag wird es am Samstag werden, so oder so, glaube ich. Und allen, die mit dabei sind in Dortmund, viel Spaß beim Spiel und hoffentlich bringen wir 3 Punkte mit. In diesem Sinn, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Nur der VfL.